mit Sichtweiten unter 30 Metern behindert den Verkehr in der südlichen Pfalz. Reif- und Straßenglätte durch überfrierende Nässe gefährdet den Verkehr auf Nebenstrecken in der Eifel und im Hunsrück. Hier ist Guten Morgen Deutschland und das ist so schön. Es ist 7:07. Sag mal, du hörst dich aber ein bisschen krank an, lieber Offi. Ich höre mich voll unheimlich gesund an. Jetzt fange ich wieder direkt mit Frechheiten an. Ja. Hör mal, es ist was passiert und zwar in Wichita, in Kansas ist das. Weißt du, wo das ist? Das ist in Amerika. Ist in Amerika, ja. Habe ich mir gedacht, ja. Sind zwei Schauspieler über eine Bühne gelaufen. Splitterfasernackt. Das ist ja noch nicht noch so. Was? Nackt? Nackt, jawohl, nackt, ja. Die hatten nichts an. Also so wirklich so im Adams-Kostüm. Und noch nicht mal mit Feigen. Wieso ist das eigentlich was Besonderes? Ich habe auch nichts an. Ja, und das ist. Ja. Oh, darfst du jetzt das nicht sagen? Das durftest du jetzt nicht sagen. Die sind nämlich verknackt worden. Die mussten vor Gericht. Das darf man in Kansas nicht. Oh. Und hier im Radio auch nicht. Jetzt ich habe es heute früh nicht geschafft. Jetzt geh und zieh dich wieder ein, um hierher zu kommen. Also erstmal die Dusche. Das ist ja noch unästhetisch. Unästhetisch. Gestern ist wir 1000 Jahre her. Gestern war alles halb so schwer. Gestern habe ich noch einen zu dem Kopf. Bye. 11 Minuten nach 6. Die Weckwunschplatte. Ganz genau die. Wir wecken heute Morgen die Verena Hammes. Guten Morgen, Verena. Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut, danke. Du hast Geburtstag. Happy Birthday. Ganz genau. Und wirst 14 Jahre alt, ist das richtig? Ja. Pass mal auf, ich habe hier ein Gedicht, Verena. Steht drauf, Geburtstag haben viele Leute, doch 14 wird nicht jeder heute. Das ist zum Feiern noch ein Grund. Liebe Froni, bleib gesund. Von wem könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Weißt du wirklich nicht? Nein. Wer hätte sich denn MC Hammer für dich wünschen können? Oh, das kann nur aus meiner Familie sein. Hm. Die wissen das, Stinmark. Mhm. Wer war's denn? Nee, stimmt noch nicht ganz. Also von deiner Familie war's keiner. Mhm. Denk mal so an deine Freundinnen. Hm? Simone vielleicht? Nee, auch nicht. Aber vielleicht war's auch ein Freund. Ein Freund? Ja, ich frage ja einfach nur mal so. Hätte ja sein können, ne? Ja, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen hier. Nee, also ich löse das mal auf. Die Yvonne. Yvonne hat dir. Ah, die ja. Ah. Ist das gut? Triffst du die Yvonne heute? Bitte? Triffst du die Yvonne heute? Ja, die kommt gleich. Aha. Und dann geht ihr zusammen zur Schule? Ja. Okay. Heute ist Donnerstag, ist nicht mehr lang bis zum Wochenende. Müsst ihr samstags auch hin? Nein, diesen Samstag nicht. Oh, habt das gut. Okay, noch einen Tag bis zum Wochenende und MC Hammer im Radio. Und du hast Geburtstag. Was hast du Geschenke gekriegt heute Morgen? Ja. Auch eine MC Hammer-Platte. Ah, auch das? Oh, das passt sehr gut. Ist da auch Have You Seen Her drauf? Ja. Okay. Gibt's dir jetzt schon mal, dann kannst du deine Platte zu Hause noch ein bisschen schonen, ne? Ja. Einen schönen Tag noch, Verena. Ja. Und grüß die Yvonne und alles Gute, ne? Ja, gut. Tschüss. Oh, yeah. I'm glad I put this tape in. I'm just gonna cruise down the road. Look at the stars in the sky. And drift off into the sweet memories that I have. Of a love that my heart has been searching for so long, and I know somewhere, if I keep looking, that love I'll find. The picture grows clearer and clearer, from the back to the front of my mind. And like love, a love I know I'll have, the girl that I want, she'll be mine. And last, I see her face that I can't let go. She's in my dreams and my heart, so let me know. Have you seen her? Have you seen her? I'm looking for that love. She's a thought and a vision in my memory. I have it better, but tell me, where could she be? Have you seen her? I'm looking for that special love. Oh, love. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Hammer? Viertel nach sechs ist es. Verena Hammes hat Geburtstag und deshalb haben wir für sie MC Hammer gespielt mit Have You Seen Her? Ein typischer RTL-Wegwunsch. Wenn Sie auch einen haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Karte an RTL Radio, Stichwort Wegwunsch. Oder Guten Morgen Deutschland kommt auch an in L2850 Luxemburg. Und dann wecken wir Sie oder Ihre Freunde. Sie müssen gar nicht Geburtstag haben, es kann auch irgendwas anderes sein. Oder einfach nur so, wenn Sie mit uns aufstehen möchten, Postkarte genügt. Dark clouds are blowing in the wind. He's crossing your mind again. You've got that sad, sad feeling from a broken heart. Feeling so close to the end. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love you tonight. I'll make everything alright. When you find out how good love can be, you're so lost when it sets you free. They say once in your life you find someone that's right, someone who loves you like me. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love you. Nicht träumen lässt. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. Und jeden Wochentag berichtige ich über rätselhafte Uhrzeiten. Es ist 20 nach 6. Guten Morgen. Black like a murderer. 20. Auf die am Morgen RTL. Baby, I don't know why, but somehow I always seem to get tangled up in my pride. Ooh, baby, we're not that blind. Deep down climb your walls and find somewhere to hide? Can I knock down your door and drag myself inside? I'll light your candles and baby, maybe I'll light your light. I wanna feel the breathless end that you come to every night. This ever-changing love is pushing me too far. I feel the need to reach you right now wherever you are. These empty arms are getting stronger every day. Believe me, baby, they won't let you get away. Das Wetter. Um 6:30, es ist kalt. Frost den ganzen Tag über, nur am Rhein wird es leicht über 0 Grad warm. Dabei bleibt es durchweg klar und wolkenlos. Heute wird den ganzen Tag über wieder die Sonne scheinen. Das freut uns alle. Die aktuellen Werte: Düsseldorf -2, Köln -2, Trier -6 und Saarbrücken -7 Grad. Der RTL-Verkehrsservice. Nebel mit Sichtweiten unter 30 Metern behindert den Verkehr in der südlichen Pfalz. Reif- und Straßenglätte durch überfrierende Nässe gefährden den Verkehr auf Nebenstrecken in der Eifel und im Hunsrück. Kurznachrichten jetzt mit Peter Escher. Die irakische Offensive gegen die saudi-arabische Stadt Khafji ist offenbar gescheitert. Die Amerikaner nennen den Angriff eine Verzweiflungstat Saddam Husseins. Truppenchef Schwarzkopf ist mit der Operation Wüstenschild insgesamt sehr zufrieden. Er nannte erstmals Einzelheiten über die Schäden im Irak. Und Saddam Hussein kämpft weiter, auch gegen die Umwelt. Im Persischen Golf schwimmt ein neuer Ölteppich. Ausführlich dazu in unseren Themen am Morgen 7. Das war er. Wired for Sound, Cliff Richard, ein Lied für RTL, verkabelt, um den guten Sound genießen zu können. Es ist gleich 6.35 Uhr. Sie wissen, den besten Sound gibt es bei uns, zum Beispiel wie hier Don Henley und The End of the Innocence. Und wenn Sie das immer noch nicht glauben, dass wir die beste Musik spielen, dann machen Sie doch selbst Programm bei uns. Rufen Sie uns an, 00352 1331, wünschen Sie sich Ihren Lieblingstitel. Unser Wunschtelefon ist jetzt bis 7 Uhr für Sie besetzt, also 00352 1331. Wenn Sie Freizeichen haben, lassen Sie ein bisschen klingeln, ein bisschen Geduld haben. Es ist nur eine Dame, die Nadja, die sich um Sie kümmert. Since daddy had to fly, oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So watch the clouds roll by, the tall grass fade. The End of the Innocence von Bruce Henley, nee, Don Hornsby. Nee, ne. Sind wirklich sehr ähnlich, die beiden, Don Henley und Bruce Hornsby. Ich glaube, Bruce Hornsby hat die auch ein bisschen mitgemischt auf dieser Platte. Ich habe gerade mal reingehört in mein Horoskop heute Morgen und es sieht nicht gut aus. Sieht so aus, als würde ich mit meiner Freundin furchtbar verkrachen. Ich hoffe, bei Ihnen geht's besser. 20 vor 7. Na, was haben wir denn jetzt hier? Das RTL Tageshoroskop. Klappt doch. Wieder. Without you in my life, everything was just a bore. All the things I did since I've done them before, but you brighten up all my day with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Baby, Viertel vor sieben RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Unser Wunschtelefon ist noch geöffnet für Sie. Unter der Telefonnummer 00352 1331 können Sie sich Ihren Lieblingshit wünschen. Wir rufen Sie innerhalb der nächsten halben Stunde zurück, zeichnen das Ganze auf. Ist nichts Schlimmes, tut nicht weh. Und vielleicht haben Sie die Chance, sich noch heute Nachmittag oder morgen Vormittag dann bei uns im Programm selbst zu hören. Mit Ihrem Lieblingstitel ein paar Grüße können Sie auch durchgeben, kein Problem. Und was können Sie alles wünschen? Ja, wozu Sie Lust haben? Hier zum Beispiel Musik der nächsten Stunde. Vielleicht ist da irgendwas für Sie dabei. Genesis haben wir mit Invisible Touch und London Beat, A Better Love. Wolfgang Ambros mit Chiffon oder Albert Hammond mit The Peacemaker. Oder die Neville Brothers mit Like a Bird, On the Wire und so weiter. Childless, Will You Love Me Tomorrow, Hall & Oates, Out of Touch. Die Glitter Band mit People Like Your People oder Aha, I Call Your Name. Also alles ganz tolle Sachen. Unter 00352 1331 können Sie sich jetzt Ihren Lieblingstitel wünschen. Rufen Sie uns an. Nur für den Augenblick sollte es sein, mehr hab ich nicht von dir gewollt. Jetzt liegst du neben mir, mein Herz in der Hand, aus dem Augenblick wird ein Leben lang. Sonne in der Nacht, Träume sind erwacht, Feuer im Vulkan, beide Arme an, Torf, Weiß und Sand, nie gesehenes Land. Sonne in der Nacht, was hast du gemacht? Blicke berühren sie ohne ein Wort und ihr Verstand verliert den Verstand. Körper geben sie nur dem Gefühl. Kälte und Einsamkeit sind verbannt. Torf, Eis und Sand, nie gesehenes Land, Sonne in der Nacht. Feuer im Vulkan, 10 vor 7, RTL, guten Morgen, Deutschland. Wie wär's mit der Version von Everlasting Love von Carl Carlton? Everlasting Love, kennen Sie dieses Open up your eyes, then you realize und so. Carl Carlton kann es in jedem Fall besser. Ein toller Oli in genau 2 Minuten auf RTL. Vor 7, der Countdown läuft. Noch 5 Minuten haben Sie die Chance, bei uns anzurufen, sich Ihre Lieblingsplatte zu wünschen. 00352 13 31. 2,5 Minuten vor 7. Hallo, wer ist denn am Wunschtelefon? Ich bin der Claude Eichern. Ich rufe aus Alzingen und wünsche mir den Titel Downtown. Klirrender Frost heute früh, zurzeit ist es -2 bis -7 Grad, aber es ist wolkenlos und klar. Die Sonne wird wieder den ganzen Tag scheinen, Höchsttemperaturen heute unter 0 Grad, nur am Rhein bis +3 Grad. Der RTL-Verkehrsservice. In Rheinland-Pfalz, Nebel mit Sichtweiten unter 30 Meter behindert den Verkehr in der südlichen Pfalz. Und Reif- und Straßenblätter durch überfrierende Nässe gefährdet den Verkehr auf Nebenstrecken der Eifel und im Hunsrück. Thank you. Der Krieg am Golf. 7:12 RTL. Guten Morgen, Deutschland. Seit letzter Nacht wird nicht mehr nur in der Luft gekämpft. Irakische Bodentruppen eroberten die saudi-arabische Stadt Khafji. Alliierte Verbände versuchen weiter, die Stadt wieder einzunehmen. Gleichzeitig gehen die permanenten Luftangriffe gegen Ziele im Irak weiter. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book, let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a bird, like a baby still born, like a beast with his horn, I have taught everyone who reached out for me. Der Vogel am Weiher, oder nicht? 7:00 und gleich 22. RTL, guten Morgen, Deutschland. Mit Stefan Ofirowski. Und Christoph Lemmer. Die Bundesrepublik reagiert auf Kritik, die aus der ganzen Welt gekommen ist an ihrem Verhalten, kurz nach Ausbruch des Golfkrieges. Heute wird wieder einiges los in den Bund. Dazu gleich unser Gespräch mit Gerd Müller-Gerbes in Bonn. RTL Radio. Bis dann also. Ciao. Verdammt, ich lieb dich. Hier ist RTL. Gestern war der britische Außenminister Douglas Hurt bei Bundeskanzler Helmut Kohl. Es ging wohl um Geld in erster Linie, denn Hurt möchte seine Kriegskasse aufgebessert haben. Großbritannien hat ja hohe Lasten durch sein Engagement im Golf. Am Telefon begrüße ich Gerd Müller-Gerbes in Bonn. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie viel konnte denn Douglas Hurt, der Außenminister von Großbritannien, mitnehmen? Na, in Bar Mar etwa 800 Millionen Mark und 200 Millionen schätzt man, das ist noch nicht genau festgelegt, an Sachlieferungen, das heißt also an militärischer Hilfe, an Gerät, was den Engländern fehlt, was ihnen also in den Golf geliefert wird von deutscher Seite. Man muss sagen, dass die Bundesregierung inklusive Opposition unmittelbar nach dem Golfkrieg abgetaucht war und jetzt wieder aufgetaucht ist, allerdings mit mehreren Schecks in der Hand. So kriegen denn auch die Israelis Lieferungen aus deutschen Beständen im Werte von etwa 1 Milliarde Mark. Hinzu kommen noch 5,3 Milliarden Mark, die zugesagt worden waren für die Amerikaner als Hilfe für ihren Einsatz am Golf. Macht zusammen bisher bekanntermaßen 7,3 Milliarden. Dies dürfte aber noch nicht alles sein, denn der Bundeskanzler hat gestern angekündigt, es werde Steuererhöhungen geben. Steuererhöhungen braucht man dann, wenn man mehr als diesen Betrag von 7,3 Milliarden Mark bezahlen will. Wie waren denn die Gespräche mit dem britischen Außenminister gestern? Es hat ja viel auch sehr harte Kritik an den Deutschen gegeben. War das gestern atmosphärisch entspannt oder war es noch ein bisschen mit Groll durchsetzt vielleicht? Nein, das war durchaus atmosphärisch entspannt. Und ich denke, dass möglicherweise auch eine Art von Überbewertung dieser deutschen Haltung in vor allen Dingen in der Berichterstattung der ausländischen Medien zu verzeichnen ist. Man darf nicht vergessen, dass gerade diese Deutschen nach zwei Kriegen, die von deutschem Boden ausgegangen sind in diesem Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg von allen Beteiligten geradezu händeringend gebeten worden sind, umerzogen worden sind, gedrückt worden sind, nur bloß nie wieder für einen Krieg sich zu engagieren. Und nun tun sie das und nun ist es auch wieder nicht recht. So könnte man es etwa auf einen Nenner bringen. Es ist also eine sehr missliche Situation, dass man alles in einen Topf geworfen hat im Ausland. Auf der einen Seite die sehr zurückhaltende Bewertung eines Engagements in diesem Krieg und auf der anderen Seite die Geschäftemacher, die also seitens der deutschen Industrie dort mit dem Irak ihre Geschäfte gemacht haben. Übrigens nicht alleine die Deutschen, sondern auch Amerikaner, auch Engländer, auch Franzosen haben sich an diesen Lieferungen beteiligt. Dieses alles ist in eine Gemengelage gekommen, die keineswegs günstig ist für die Bundesrepublik Deutschland. Gerd Müller, gab es gestern war Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Heute ist die Aussprache darüber im Bundestag. Ist zu erwarten, dass es da Kontroversen geben wird oder sind sich die Parteien im Wesentlichen einig im Augenblick? Na, es gibt natürlich einige Kontroversen und zwar geht es immer noch um die Entsendung von Kriegsmaterial an den in den Bereich der Türkei. Auch dort gibt es Zusagen, dass man Raketenabwehrgeschütze dorthin transportieren will, eine gewisse erste Gruppe von neuen Mannschaften und Offizieren ist bereits in die Türkei unterwegs. Da sagt die Opposition, die SPD, dieses sei nicht nötig, das sei also eine vorweggenommene mögliche Beteiligung deutscher Soldaten an diesem Krieg. Aber dies ist nur eher eine Kontroverse am Rande. Es gibt über die wesentlichen Teile dessen, was der Kanzler gestern vorgelegt hat, keine unterschiedlichen Auffassungen, bis auf den einen Punkt. Die Steuern werden nunmehr erhöht, als der Bundeskanzler dies gestern nicht mehr ausschloss, gab es Gelächter bei der Sozialdemokratie, weil dies ja nun die Kontroverse der gesamten letzten Monate gewesen ist. Wenn denn schon keine Steuererhöhung für die Einheit, dann doch aber Steuererhöhung für den Krieg am Golf. Auch dieses ist eine unter Umständen gefährlichere Perspektivverschiebung, als die Regierungskoalition sich das im Moment vorstellen kann. Gerd Müller, ein Satz noch. Insgesamt muss man aber sagen, der Kanzler hat offensichtlich wieder Tritt gefasst. Gerd Müller gab es in Bonn. Vielen Dank. You. RTL aktuell das Wetter. Um 7.31 Uhr, es ist kalt, Frost den ganzen Tag über, nur am Rhein wird es leicht über 0 Grad warm werden. Dabei bleibt es durchweg klar und wolkenlos. Heute wird den ganzen Tag über wieder die Sonne scheinen. Und die aktuellen Werte, Trier und Luxemburg minus 7 Grad, in Düsseldorf minus 4 Grad und Saarbrücken minus 1 Grad, der RTL-Verkehrsservice. Zuerst nochmal Staus in Nordrhein-Westfalen. A1 Trier-Koblenz Richtung Dortmund zwischen Köln-Bocklemünd und Köln-Nord. Kilometer zäh fließender Verkehr mit teilweisen Stauungen. Und das hier gilt für Rheinland-Pfalz. Nebel mit Sichtweiten unter 30 Metern behindert den Verkehr in der südlichen Pfalz. Und Reif- und Straßenglätte durch überfrierende Nässe gefährdet den Verkehr auf Nebenstrecken in der Eifel und im Hunsrück. Kurznachrichten jetzt mit Peter Escher. In der saudischen Stadt Khafji wird immer noch gekämpft, aber die Amerikaner geben sich zuversichtlich. In Beirut ist gestern wieder ein Bombenanschlag verübt worden. Ziel war diesmal eine italienische Bank. Und der Bundestag diskutiert heute über Kohls Regierungserklärung. Neben dem Golfkrieg steht auch die Innenpolitik zur Debatte. Ausführlicher dazu in den Nachrichten um 8. Schönen Dank, Herr Kollege. Hier Honorar. Das war RTL aktuell. Es ist 7.33 Uhr. Ich will auch Geld. Hüps. Ja, jetzt hat das alles runtergeworfen. Mach doch mal Musik an. We'll be right back. need somebody to lean on if we want to stay free. I'll come together and maybe we'll see people like you and people like I hear people who say we should all live together, and I pray for that day. Some are lonely and dissatisfied. Give a hand to the man who is standing by your side. People like you and people like me need somebody to lean on if we want to stay free. I'll come together and maybe we'll see people like you and people like men. Men in the green, and they keep on abusing all those people in need. There'll be an end to it all if you just stop and listen and hear your brother's call. People like you and people like me need somebody to lean on if we wanna stay free. I'll come together and maybe we'll see people like you and people like me. Need somebody to lean on if we want to stay free. I'll come together and maybe we'll see people like you and people like you and people like me. Need somebody to lean on if we want to stay free. I'll come together and maybe we'll see. Hier ist RTL, guten Morgen Deutschland. Es ist 20 vor 8. Ich bin Stefan Löferowski. Und ich bin Christoph Lemmer, Offi. Ja. Tschüss, ne? Wieso tschüss? Naja, Ade aus dem Leben, oder wie? Wie ist das? Warum? Wieso? Offi, ach, du, wirst ja so. Offi, du bist morgen nicht hier, habe ich gehört. Ich das bin morgen ja nicht da, ne? Du bist morgen nicht da. Was machst du? Du heiratest morgen. Ich heirate morgen, ja. Freiwillig? Ich will jetzt nicht sagen, ich hatte mich gerade wieder im Griff. Okay, ich nehme die Frage zurück. Weißt du, wie die Mädels darauf reagieren? Komische Mädels, ne? Männerchor. Ja, ich weiß nicht, was du da heiratest, auf. Okay, also du kannst jedenfalls heiraten morgen. Das ist korrekt. Da hat keiner was dagegen. Nein, ich freue mich drauf. Das ist für manche nicht so einfach so zu heiraten. Also, es gibt einen Mann, der möchte vielleicht auch gerne heiraten. Ich weiß es nicht so genau. Guten Morgen, Herr Exner, am Telefon. Ja, Sie sind Oberbürgermeister von Wiesbaden, Herr Exner. Und Sie haben eine Freundin. Die bekommt ein Kind. Jawohl. Aber heiraten können Sie nicht. Das verbietet die hessische Gemeindeordnung. Denn wir sind beide gewählte Mitglieder Wiesbadener Magistrat. Sie ist Schul- und Kulturdezernentin und ich bin Oberbürgermeister. Und im Fall einer Heirat müsste einer von beiden aufhören. Und die traditionelle, oder in dem Falle sogar, müsste sie aufhören. Und ich halte das eigentlich für eine ungerechte Lösung. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es in dieser Form. Und dann machen Sie noch etwas, was ja viele Männer eigentlich nicht machen oder die wenigsten Männer machen. Sie bekommen ein Kind demnächst und Sie wollen Mitte August soll es soweit sein. Und dann wollen Sie ein halbes Jahr freimachen und Erziehungsurlaub nehmen. Damit sind Sie wohl der erste Bürgermeister, der das tut, nicht wahr? Vermutlich ja, das weiß ich gar nicht genau. Aber ich werde dann ein halbes Jahr mich ausschließlich oder überwiegend um das Baby kümmern. Und werde dann in dieser Zeit unbezahlten Urlaub nehmen. Und versuchen es auf die Art und Weise zu organisieren. Das ist ja für einen Mann eine eher ungewöhnliche Entscheidung, dass ein halbes Jahr Urlaub, um aufs Kind aufzupassen. Ist denn da nicht mal auch ein bisschen Spott gekommen von einer Kollegin, will ich vielleicht nicht sagen, aber von Mitarbeitern in ihrer Stadtverwaltung, die vielleicht gesagt haben, der Bürgermeister ist ein Softie oder sowas? Nee, ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, dass sich um ein Kind kümmern eine ganze Menge Arbeit ist und dass das mit Softie oder Ähnliches gar nichts zu tun haben. Und ich selber habe ja seit Jahren in den politischen Gremien dafür gekämpft. Das war ja bei mir auch erstmal Überzeugungsarbeit, die andere bei mir leisten mussten, dass Frauen und Männer nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis gleichberechtigt sind. Und in einer konkreten Situation war ich dann schlichtweg nur konsequent. Warum muss immer die Frau zurück nach Hause, wenn es darum geht, ein Kind zu erziehen. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich das. Es ist eine Menge Arbeit, weil ich ja Oberbürgermeister bleibe, auch wenn ich andere Schwerpunkte jetzt habe. Aber das ist für eine Frau genauso viel Arbeit, denn sie hat dann auch nicht nur das Kind. Oberbürgermeister ist ja ein Vollzeitjob und der Job Ihrer Lebensgefährtin, die Kulturdezernentin, ist ja sicherlich ebenfalls ein Vollzeitjob, Herr Exner. Ja. Was machen Sie denn, wenn das halbe Jahr vorbei ist? Wie geht's weiter? Das Kind, das ist ja noch ein bisschen länger da und braucht noch länger Pflege. Ja, das kriegen wir aber dann schon, glaube ich, ganz gut geregelt. Wichtig scheint mir zu sein, dass nicht vom ersten Tag an Dritte sich um das Kind kümmern, sondern vom ersten Tag an einer von uns beiden, und zwar vollständig. Und ich glaube, so wie ich das Baby kenne, nach einem Dreivierteljahr hat sich schon voll daran gewöhnt, dass sie etwas ungewöhnliche Eltern hat. Herr Exner, haben Sie sich denn schon auf Ihren neuen Job ein bisschen vorbereitet? Haben Sie schon ein bisschen geübt, Windeln wickeln und sowas? Da bin ich perfekt. Ich habe nämlich früher als Student und als Schüler schon immer Babysitter gespielt. Und im Windeln wickeln bin ich nahezu unschlagbar. Wird es dann ein Junge oder ein Mädchen? Wenn es nach mir geht, wird es ein Mädchen. Und wie soll es heißen? Das ist noch in der Diskussion. Gut. Schönen Dank bei Achim Exner, dem Oberbürgermeister von Wiesbaden. Schönen Dank. Dankeschön. I call your name. Ihr kennt Elvis. Ihr kennt Prince. Ihr kennt Helmut Kohl. Ihr kennt Heino. Stopp. Aber es gibt einen, den kennt ihr noch nicht. Seid ihr heiß drauf? Yeah. Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Seit der Geburt heiß ich Kurt. Hier kommt Kurt. Mr. Knackig, hart wie Stahl. K wie Kernig und Kanone. Absolut und optimal. Jede kennt mich, jede will mich. Ob aus Liebe oder Zorn. Wenn sie sehen, was Kurt für ein Kerl ist, wollen sie Kurt sofort von vorn. Alle rufen, alle rufen, alle schuten um mich rum. Alle jodeln, alle singen und nur ich allein bleib stumm. Warum? Es gibt nur eine Antwort, Freunde. Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Der nicht quengelt und nicht mord. Ich bin Kurt der Coole. Das Generve macht mich krank. Während andere unten wursteln, geh ich locker oben lang. Ich bin Kurt der Broller. Absoluter Megaknall. Batman ist ein Pausenfüller. Gegen mich nur Lull und Lall. Bin der Schickeria-King. Jeder kennt mich ganz genau. Nachts da suche ich meine Sonne und zu Hause meine Frau. Und kräht der erste Gockel, werde ich die Nacht verdauen. Ich pack mich ins Solarium und schlaf mich dunkelbraun. Alle hetzen, alle fetzen, alle boppen um mich rum. Alle jumpen, alle raggen und nur ich allein sitz rum. Warum? Das sag ich euch später. Erstmal ein Solo. Paul. Irre. Ja. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Der vorne bellt und hinten knurrt. Wer war das? Geh aus meinem Leben. Wo ich auftaucht, taucht man unter. Wo ich reinkomm, geht man raus. Wo ich Platz nehm, wird ein Platz frei. Was ich anpack, pack ich aus. Alle feiern, alle leiern, alle eiern um mich rum. Alle rocken, alle zocken, ich mach keinen Finger krumm. Warum? Ich hab's einfach nicht nötig, Freunde. Hier kommt Kurt. Das wollt ich hören. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Und wo Kurt ist, tobt das Leben. Kurt ist da, wo alle sind. Bei Kurt gibt's keine Flauten. Kurt hat immer Rückenwind. Kurt ist leise, aber wichtig. Immer hier und überall. Kurt kennt alle, doch nicht richtig. Doch das ist dem Kurt egal. Schluss jetzt. Kurt will tanzen. Lange Dang Dang. Übrigens, eins habe ich noch vergessen. Achtung. Bei Kurt, da knallen die Korken. Bei Kurt, da brennt die Luft. Und wenn er in die Kiste steigt, dann ruft die ganze Gruft. Ja, hier bin ich. Natürlich kommt euer Kurt hier zu euch. Ja, und nochmal, Freunde, Achtung, ich höre. Den wollt ihr, den bekommt ihr. Und hier ist euer Offi, Freunde. Es ist 10 Minuten vor 8. Und ich spiele euch die Musik, die ihr mögt. Guten Morgen, Deutschland! I found my thrill. Sweet. Melodie. But all of the vows you made were never to be. So we're apart. You fought on me still. Hallo, wer ist am Wunschtelefon? Ich bin Renate Blume aus Wermeskirchen und ich wünsche mir den Titel von Matthias Reim, Doch da war mehr. Bald haben wir die ganze LP durch, glaube ich. Wieder sitze ich hier in meinem Wagen. Wieder mal schalte ich das Radio ein. Und wie ein Blitz fährt es in meinem Magen. Sie spielen unser Lied, ich halte an. Und plötzlich bist du wieder ganz nah bei mir. Ich kam mir damals fast vor wie ein Dieb. Ich wollte dich doch einmal nur verführen. Peng, zu spät, ich hatte mich verliebt. Oh, oh, doch da war mehr. Wir hatten nicht den Mut, uns das zu sagen. Im Kopf stell ich mir tausendmal die Frage. War da nicht mehr für dich und mich? War mir zu blöd, es zu kapieren? War da nicht mehr, um so zu enden, um aneinander zu erfrieren? Die Nächte um die Ohren und träumten unsere eigene Welt herbei. Wir fühlten uns so stark und doch verloren. Doch in diesen Stunden waren wir frei. Wir haben uns schon lang nicht mehr gesehen. Ich frag mich, ob du schon vergessen hast. All das, was wir uns damals fest versprachen. Ich find, wir haben toll zusammengepasst. Oh, doch da war mehr. Wir hatten nicht den Mut, uns das zu sagen. Kopf stell ich mir tausendmal die Frage. War er nicht mehr für dich und mich? War mir zu blöd, es zu kapieren? War da nicht mehr, um so zu enden, um aneinander zu erfrieren. Doch da war mehr. Wir hatten nicht den Mut, uns das zu sagen. Im Kopf stell ich mir tausendmal die Frage. War da nicht mehr für dich und mich? War mir zu blöd, es zu kapieren? War da nicht mehr, um so zu enden und das alles zu verlieren? 3 Minuten. Das Wetter: klirrender Frost heute früh bei zurzeit minus 2 bis minus 7 Grad. Dabei ist es wolkenlos und klar. Die Sonne wird wieder den ganzen Tag scheinen. Höchsttemperaturen heute unter 0 Grad. Nur am Rhein wird es ein bisschen wärmer bis plus 3 Grad. Der RTL-Verkehrsservice. A1 von Tilkoblenz Richtung Dortmund zwischen Köln-Bucklemünd und Kreuzköln Nord 2 Kilometer Stau. A45 von Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Dortmund Süd und Dortmund Witten 3 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stillstand nach einem Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. A52 von Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Wittlich Schiefbahn und Düsseldorf Herd 5 Kilometer zähfließender Verkehr durch hohes Verkehrsaufkommen. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen und dem Ausbauende 5 Kilometer zähfließender Verkehr mit teilweisen Stauungen. In Rheinland-Pfalz gibt es Nebel mit Sichtweiten unter 30 Meter, vor allem in der südlichen Pfalz. Fahren Sie vorsichtig. Und ebenfalls vorsichtig fahren, Reif- und Straßenglätte durch überfrierende Nässe gefährdet den Verkehr auf Nebenstrecken in der Eifel und im Hunsrück. Und ebenfalls? Ebenfalls musst du jetzt mal Radio machen. Hier ist Guten Morgen Deutschland. Echt. Unverfälscht. Guten Morgen Deutschland. Sag ich doch. Genau 8:08, die dritte Stunde von RTL und Guten Morgen Deutschland mit Stefan Mawkirowski. Dankeschön. Hey, es gibt noch einen super Preis zu gewinnen heute. Hui! Genau, nämlich ein Hamburg CR40, ein Autoradio, und zwar so 8:20, 10 Minuten vor RTL aktuell ungefähr, verspielen wir in Guten Morgen Deutschland ein Autoradio. Bis gleich. I promised I'll wait for you, the midnight hour. I know you'll shine on through. RTL Guten Morgen Deutschland, 8:11. Zum ersten Mal diese Nacht jetzt auch Kämpfe am Boden, am Golf. Irakische Soldaten haben eine saudische Stadt erobert. Die Alliierten versuchen immer noch, sie zurückzubekommen. Rund 100 irakische Soldaten sollen sich jetzt noch verschanzt haben. Gleichzeitig benutzt Saddam Hussein offenbar wieder die Umweltwaffe. Im persisch-arabischen Golf soll jetzt auch ein dritter Ölteppich treiben, Christoph. Und die Hilfe gegen die Ölpest am Golf ist jetzt von der ganzen Welt aus im Grunde kontrolliert. In London ist ein Kontrollzentrum eingerichtet worden, das den Kampf gegen die Ölpest koordinieren soll. Und auch Deutsche werden dabei sein. Der Katastrophenabwehrstab Nordsee wird zwei Leute herunterschicken. Ich begrüße Henning Voss, den Chef des Katastrophenabwehrstabes Nordsee. Wann geht es los für Ihre Leute und was nehmen Sie mit? Kleine Korrektur vielleicht vorab. Ich bin also nicht Chef des Nordseestabes, sondern hier Leiter der Sonderstelle der Küstenländer. Und wir schicken also zwei Experten runter, die also Erfahrung in Saudi-Arabien und in arabischen Ländern haben, sowie Spezialisten für Gerätschaften. Und wir schicken dort runter im Augenblick nur eine kleine Menge von Ölsperren, weil ich annehme, dass dort welche zur Verfügung stehen. Des Weiteren Ölaufsaugpumpen, dann Lagerbehälter, um aufgesaugtes Öl zu lagern, sowie Strandreinigungsgerät, darunter versteht man Schaufeln, Eimer und auch Personalausrüstung, also Ausrüstung mit Gummistiefeln und dergleichen für das eingesetzte Personal dort. Die Ölpest am Golf gilt ja als die schwerste, die es jemals gegeben hat. Herr Voss, gibt es eigentlich eine Chance, irgendetwas zu retten? Man hat die Bilder von den Küsten ja gesehen, von verendeten Tieren. Kann man eigentlich etwas daran ändern? Im Augenblick sehe ich da gar keine Chance, denn vorerst müssen die kriegerischen Handlungen eingestellt werden. Was wir machen, ist vorsorglich Gerätschaften runterzuschicken, und zwar nicht nach Saudi-Arabien, sondern nach Katar, um dort vorsorglich bereits Material und Fachleute zu haben, für den Fall, dass der Ölteppich also weiter südöstlich im Golf treibt, Richtung Bahrain und Katar. Ist es denn überhaupt möglich, irgendwie das Öl einzudämmen, auch solange gekämpft wird, oder können Sie gar nichts unternehmen? Also im Augenblick sehe ich dort gar keine Chance, solange gekämpft wird. Zwei Leute werden von Ihnen runterfliegen. Fliegen die freiwillig? Das fliegen von hier aus insgesamt vier Leute runter. Zwei Mitarbeiter der Sonderstellen des Bundes und der Küstenländer hier aus Cuxhaven sowie ein Mitarbeiter von einer Behörde aus Schleswig-Holstein und ein von einer Privatfirma. Ich bedanke mich bei Henning Voss. Bitte schön. Der Löwe mag vielleicht schlafen, wir nie. Es ist 8:17, hier ist RTL, Guten Morgen Deutschland. In 5 Minuten gibt es für Sie die Chance, ein Autoradio zu gewinnen bei uns. Das ist Christoph Lemmer, er schläft. Ist auch kein Löwe, der darf schlafen. Auf ihr hört zu schnarchen. Am Freitag auf die Nacht montiere der Ski auf mein Auto und dann begebe mich in Stubertal oder noch zur Lammsee. Wer tut auf den Berg um, haben's immer an lebenden Schnee. Das Lebenste, was man sich nur vorstellt. In der Früh bin ich der Erste, der was auf mich fährt, damit ich nicht so lang aufs Aufgefahren wird. Um auf der Hütte kaufe ich mir einen Jägerdee. Wer so ade macht den Schnee erst so richtig schön. Bevor Sie zum Skifahren gehen, können Sie noch mitmachen bei uns. Es ist 20 Minuten nach 8 und jetzt geht's los. Wir spielen Sekt oder Selters um ein Blaupunkt Autoradio Hamburg CR40. Ein Gerät mit Keycard, also mit Diebstahlsicherung. Sekt oder Selters, kennen Sie das Spiel mit den ominösen 4 Umschlägen? Wir haben heute den 31. Also der 31. Anrufer hat heute die Chance, bei mir zu gewinnen. Spielen Sie mit, Sekt oder Selters 00352 1331. Ran ans Telefon, jetzt. Es geht um ein Autoradio. Hamburg, CR40. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Leichter als man denkt. Ich verstehe es immer noch nicht. 8 Uhr und gleich 26. Am Telefon ist Raimund Holl aus Völklingen. Guten Morgen, Raimund. Guten Morgen. Raimund, Sie sind der 31. Anrufer heute und das heißt, ja. Sie können mit mir Sekt oder Selters spielen um ein Hamburg CR40, ein Blaupunkt Autoradio mit Keycard, okay? Ja. Sie kennen unsere Regeln? Nein, ich weiß nicht genau. Also dann erkläre ich sie nochmal. Ich habe hier 4 Umschläge vor mir liegen. In einem Umschlag ist ein Joker, das heißt, danach können Sie das Spiel weitermachen. In einem Umschlag ist ein kleiner Preis, dann können Sie sich aussuchen, ob Sie den behalten oder weitermachen. In einem ist das Autoradio und in einem ist eine Niete. Ja. Bei der Niete ist natürlich logischerweise das Spiel aus. Alle anderen Möglichkeiten halten Ihnen so alles offen. Beim Superpreis, wenn Sie den direkt ziehen, ist auch alles klar. Jawohl. Jetzt bräuchte ich von Ihnen eine Zahl. Die 3. Ich drücke in die Daumen, Raimund. Umschlag 3 wird jetzt von mir geöffnet. Ich weiß übrigens auch nie, was drin ist, damit hier nicht gemogelt wird. Raimund, ja? Sitzen Sie gut? Nein, ich stehe. Auf Anhieb, das Autoradio. Ja, danke schön. In der Tat, Raimund, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh, Sie stehen, haben Sie gerade gesagt. Jawohl. Ich hoffe, Sie stehen immer noch und sind noch nicht umgekippt. Wunderbar. Ich sage Ihnen mal genau, was das ist. Also, Sie haben gewonnen ein Blaupunkt Autoradio Hamburg CR40 mit Keycard, ein Topgerät der Spitzenklasse mit 2x26 Watt. Ein Kassettendeck ist da drin, ein super Tuner, also ein toller Empfang. Und das Ganze gesichert mit einer Keycard. Ja, das ist wunderbar. Ich wollte mir schon lange ein Autoradio kaufen. Sehen Sie, Raimund? Ja. Ist gar nicht nötig. RTL hören hilft auch weiter, ne? Das ist wunderbar. Vielen Dank. Gut, Raimund, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich fürs Mitmachen. Ja, ebenfalls. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. Wie ich heiße, spielt... Um 8:30, es ist kalt, Frost den ganzen Tag über, nur am Rhein wird es leicht über 0 Grad werden. Dabei bleibt es durchweg klar und wolkenlos, heute wird den ganzen Tag wieder die Sonne scheinen und die aktuellen Werte von heute Morgen, Trier und Luxemburg minus 7 Grad, Düsseldorf minus 4 Grad, minus 1 Grad in Saarbrücken und um ein bisschen in die Ferne zu gehen.